Hello, hello, hello, hello, dear friend. Hallo, hallo, hallo, hallo, liebe Freunde. Let's move on with verse 32. Wir machen mit Vers 32 weiter. For God has proved his love by giving us his greatest treasure, the gift of his son. Denn Gott hat seine Liebe bewiesen, indem er uns seinen größten Schatz geschenkt hat, seinen Sohn. And since God freely offered him up as the sacrifice for us all, und da Gott ihn aus freien Stücken als Opfer für uns alle geopfert hat, he certainly won't withhold from us anything else he has to give. Wird er uns sicher auch nichts anderes vorenthalten, was er zu geben hat. I quoted this scripture yesterday to Gracie, who lives in our house. Ich zitierte diese Schriftstelle gestern bei Grace, die in unserem Haus lebt. Because I was recording in my studio, so I wasn't in my office. Da ich in meinen Studios aufgenommen hatte, war ich nicht in meinem Büro. The whole day. Den ganzen Tag. And she said, Reinhard, since you're not using your desk, do you mind if I sit and work at your desk? Sie fragte, Reinhard, da du deinen Schreibtisch heute nicht benutzt, darf ich an deinem Pult sitzen und daran arbeiten? I said, of course. Ich sagte, natürlich. But then later she came to me. Später kam sie zu mir. Because my desk is set up with all the different chargers for all the different, you know, all the different whatever, technical devices. Mein Schreibtisch ist mit all den verschiedenen technischen Geräten ausgestattet. And she comes to me and she says. Sie kommt zu mir und sagt. She said, Reinhard, do you mind if I use your charger? Reinhard, stört es dich, wenn ich dein Ladegerät benutze? And I looked in the eyes and said, Gracie, how can you even ask this question? Ich schaute ihr in die Augen und sagte, Grace, wie kannst du überhaupt nur diese Frage stellen? And immediately this verse came to my mind and I said. Sofort erinnerte ich mich an diesen Vers und sagte. If God has given the most precious thing, his son, you think he's going to withhold anything else? Wenn Gott seinen Sohn, sein kostbarstes, gegeben hat, denkst du, dass er irgendetwas vorenthält? He's already given the biggest and best thing. Er hat uns schon das Größte und Beste gegeben. I said, Gracie, do you really think that I've given you my desk, I'm going to now withhold the charger? Grace, denkst du wirklich, dass ich dir meinen Schreibtisch gegeben habe und dir jetzt mein Ladegerät vorenthalte? With the desk, everything comes, it's part of the desk. Mit dem Schreibtisch ist alles dabei, was zum Schreibtisch gehört. So God has given us the most expensive thing in the whole universe, his beloved and precious son. Gott hat uns das Teuerste des Universums gegeben, seinen geliebten und kostbarsten Sohn. Let me bring in a very provocative thought here that hopefully will help you. Lass mich einen sehr provokativen Gedanken einbringen, der dir hoffentlich helfen wird. What did you have to do for God to give his son? Was musstest du für Gott tun, damit er dir seinen Sohn gab? Did you have to cry? Did you have to ask? Did you have to seek? Did you have to knock? Musstest du schreien? Musstest du suchen? Musstest du bitten? Musstest du klopfen? Did you have to plead with him and try to convince him? Musstest du ihn anflehen und versuchen, ihn zu überzeugen? Of course you didn't. Natürlich nicht. God voluntarily chose to give you his beloved son Jesus. Gott entschied sich aus freien Stücken, seinen geliebten Sohn Jesus zu geben. And look what Paul is saying. Schau, was Paulus sagt. Paul is saying, and this is so powerful. Paulus sagt, und das ist so kraftvoll. Since God freely offered him up as a sacrifice for us all. Und da Gott ihn aus freien Stücken als Opfer für uns alle geopfert hat, he certainly will not withhold anything else he has to give. Wird er uns sicher auch nichts anderes vorenthalten, was er zu geben hat. If we would grab this, we would never plead and beg and seek and knock and try to convince God to give us anything. Wenn wir das ergreifen würden, würden wir nie flehen, bitten, suchen, klopfen und versuchen, Gott davon zu überzeugen, uns irgendetwas zu geben. Because we have not grasped this truth and have this terribly wrong idea of God, weil wir diese Wahrheit nicht ergriffen haben und von Gott diese schreckliche falsche Ansicht haben, we approach God like this. Nähern wir uns Gott auf folgende Art und Weise. Ah, he gave me Jesus to don't have to go to hell, but that's it. Ah, er gab mir Jesus, damit ich nicht in die Hölle gehen muss. Das war's. For all the rest of it, I've got to plead, beg, plead, beg, plead, beg. Für alles andere muss ich betteln, flehen, betteln, flehen, betteln, flehen. How does even an attitude like this make sense? Wie kann eine solche Einstellung, eine solche Haltung überhaupt Sinn machen? I mean, why would he withhold provision for you when he's given his own son? Warum sollte er dir Versorgung vorenthalten, wenn er seinen einzigen Sohn gegeben hat? Why would he withhold anything that is part of a victorious life if he's given the most precious thing, his son? Warum sollte er irgendetwas vorenthalten, das Teil eines siegreichen Lebens ist, wenn er das Kostbarste seinen Sohn gegeben hat? You know, the way I read this verse, it's almost like it's ridiculous to even think that. So wie ich diesen Vers lese, ist es fast so, als ob es lächerlich wäre, das überhaupt zu denken. You know, I can see Paul who say, guys, don't you think that's ridiculous to think he would withhold any other thing? Ich kann Paulus sehen, der sagt, Leute, denkt ihr nicht, dass es lächerlich ist, zu denken, er würde irgendetwas zurückhalten? And yet, when we approach him for any need, that's exactly how we usually approach him. Und doch, wenn wir uns in irgendeiner Not an ihn wenden, ist das genau die Art, wie wir uns an ihn wenden. You know, and I can imagine the angels just shaking their head. Ich kann mir vorstellen, wie die Engel den Kopf schütteln. Saying, guys, don't you understand the greatness of the sacrifice of his only son? Und sagen, Leute, versteht ihr denn nicht, wie groß dieses Opfer seines einzigen Sohnes ist? Don't you understand what that meant and it cost everything? Versteht ihr nicht, was es bedeutete und dass es alles gekostet hat? The rest is in no comparison. Der Rest ist in keinem Vergleich. So everything you need for a fruitful, prosperous, successful, victorious life. Alles, was du für ein fruchtbares, blühendes, erfolgreiches und siegreiches Leben brauchst, is all yours. Gehört alles dir. It's almost like it would make God ridiculous if he would withhold for you the little things but give you the big things. Es ist fast so, als würde es Gott lächerlich machen, wenn er dir die kleinen Dinge vorenthält, dir aber die großen Dinge gibt. And this is what we do. Und das ist es, was wir tun. We believe for salvation and the rest we have to convince God for. Wir glauben für die Erlösung und für den Rest müssen wir Gott überzeugen. Guys, let's change this attitude. Leute, lasst uns diese Haltung ändern. Let this verse explode in our hearts and keep meditating on it. Lassen wir diesen Vers in unseren Herzen explodieren und immer wieder darüber meditieren. Father, you've given me Jesus, therefore you will never withhold anything. Vater, du hast mir Jesus gegeben. Deshalb wirst du mir nie etwas vorenthalten. In him I have wisdom. In ihm habe ich Weisheit. In him I have strength. In ihm habe ich Stärke. In him I have victory. In ihm habe ich Sieg. In him I have provision. In ihm habe ich Versorgung. In him I have everything I will ever need. In ihm habe ich alles, was ich jemals brauchen werde. And there's no way that you will ever withhold anything. Und es ist unmöglich, dass du jemals etwas zurückhalten wirst. Because that's not how you are. Denn so bist du nicht. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.